1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann wählt bitte diese Nummer hier 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir starten sofort mit Brigitte. Brigitte ist 48. Guten Morgen, Brigitte. Hallo. Brigitte, um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, also mein Problem ist, ich kann nicht sagen, ich liebe zwei Männer, aber ich bin ein bisschen abhängig von zwei Männern. Mhm. Und ich bin seit 5 Jahren mit einem zusammen und seit 2,5 Jahren kenne ich einen anderen Mann. Ich war einmal mit meinem Mann getrennt vor 4 Monate und habe dann mit einem anderen Mann geschlafen. Also Moment, langsam. Du bist mit einem verheiratet. Du bist mit einem verheiratet. Nein, ich bin seit 5 Jahren mit jemand zusammen. Also, weil du gesagt, mit meinem Mann, hast du gerade gesagt. Ja, ich sage immer mein Mann. Okay, also es gibt eine 5-jährige Beziehung. Und eine 2,5-jährige. Und eine 2,5-jährige Beziehung. Genau. Und die hat sich entstanden, nachdem ich mich von meinem jetzigen Freund getrennt hatte. Wir waren 4 Monate auseinander. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und da habe ich gesehen, dass der, weil ich stehe auf Oralverkehr. Ja. Sehr, sogar. Also auch Petting gehört vorher mit dazu. Und das war sehr schön. Mhm. Aber wenn ich Verkehr mit dem anderen hatte, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Orgasmus gekommen bin. Mhm. Aber dieser Oralverkehr und das Petting vorher war ein... Also der Oralverkehr war ziemlich gut mit dem, ja, sag ich mal, mit der Affäre. Ja, ja. Genau. Und deswegen hast du gedacht, als du dann wieder mit deinem Mann, ich nenne ihn auch mal Mann, wieder zusammengekommen bist, hast du gedacht, ich lasse die Affäre mal weiterlaufen, weil der Oralverkehr so gut ist. Ja. Kann man das so sagen? Genau, und dann ist das nachher rausgekommen. Also das heißt rausgekommen, ich habe es schon nachher gesagt. Wenn wir dann wieder zusammengekommen sind, habe ich ihm das, also ich bin halt doch ein sehr ehrlicher Mensch. Mhm. Und weil ich habe auch vorher eine SMS von meinem jetzigen Freund gefunden, daraufhin habe ich mich ja getrennt gehabt und habe ihm das dann auch gesagt und er war total eifersüchtig. Und da habe ich gesagt, wieso, du hast den Anfang gemacht, dass du eine andere Frau hattest. Ja, Moment, jetzt machen wir es mal ganz klar. Dein Mann weiß von der Affäre. Ja, ja. Der weiß auch, dass das so lange läuft. Ja. Nochmal, gerade waren so viele Zahlen. Wie lange warst du von deinem Mann getrennt innerhalb dieser 5 Jahre? 4 Monate. Gut, das ist nicht so sehr lange. Nee, so, nee. Die Affäre weiß von dem Mann und der Mann weiß von der Affäre. Ja, genau. Wie gehen die beiden Männer denn damit um? Sehr normal. Bitte? Sehr überrascht. Normal. Normal, das ist denen egal. Ja. Also, ach, dein Mann ist nicht eifersüchtig auf die Affäre? Die kennen sich, ne? Ja. Haben sich irgendwann mal kennengelernt, ich weiß nicht wo, weil das sind Afrikaner. Jeder kennt jeden. Moment, stopp. Es sind beides Afrikaner? Ja. Ah. Und haben sich irgendwo mal woanders kennengelernt. Das wusste ich aber vorher nicht. Und dann war ich ja so ehrlich, habe das meinem jetzigen Freund gesagt, dass ich in der Zeit, wo wir getrennt waren, dass ich jemanden kennengelernt habe. Er fragte natürlich, wer und so. Okay, das haben wir schon geklärt. Genau. Nun könnte man ja sagen, ist doch wunderbar, Brigitte hat zwei Typen und die Typen sind damit offensichtlich einverstanden. Einverstanden nicht, aber die gehen da irgendwie ganz normal mit um. Also die haben sich auch getroffen. Ja. Schon öfter und begrüßen sich ganz normal, also es ist keine Schlägerei oder... Na gut, aber wenn sie ganz normal miteinander umgehen, heißt das doch fast, sie sind damit einverstanden, oder nicht? Ja, naja, also... Also wo liegt das, also das wo liegt das Problem? Ich bin das Problem, weil ich so ein bisschen, ich liebe meinen Freund und das ist, ich denke mal, das ist das Problem, dass ich mich von ihm nicht trennen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche irgendwie beide. Also du liebst deinen Mann? Mhm. Aber du brauchst den anderen nicht, aber ich brauche den anderen auch. Ach so, den anderen liebst du nicht? Nein. Da geht, also es nur um den, da geht es nur um den Oralverkehr. Ja, genau. Um das Vorspiel halt so, ne? Verstehe. Der Sex mit deinem Mann, wie ist der? Also was der Verkehr, der Geschlechtsverkehr betrifft, wunderbar. Aber der Oralverkehr eben nicht. Kann nicht viel Petting, einmal anfassen oben, einmal anfassen unten. Okay, ich hab's verstanden. Nochmal gefragt, meinst du denn nicht, dass dein Mann das schon kränkt, dass du da einfach so eine Sexaffäre nebenher laufen hast? Nee, sonst wären wir bestimmt nicht 5 Jahre zusammen. Ja, aber dann könntest du doch einfach sagen für dich, okay, ich lasse es laufen, die Jungs kümmert's nicht, ich habe meinen Spaß und gut ist die Sache. Ja, ich habe ja auch meinen Spaß, aber trotzdem habe ich so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ein Krummeln im Bauch immer mehr. So. Weil du doch ein schlechtes Gewissen hast. Nee, schlechtes Gewissen nicht, aber ich kann mich jetzt nicht für den anderen entscheiden. Das wolltest du doch auch gar nicht. Oder ich kann mich jetzt nicht für einen entscheiden. Und das ist das, was mich interessiert. Ja, aber ich verstehe das nicht, Brigitte. Wenn die beiden Männer damit einverstanden sind, musst du dich doch gar nicht entscheiden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Die sind nicht mit einverstanden. Naja gut, aber du hast es jetzt so dargestellt, als wären die, gingen die ziemlich cool damit um. So hast du es dargestellt. Genau so, also die, es wird nicht groß darüber geredet, alle schweigen, es wird einfach so hingenommen. Aha, das heißt, also im Grunde genommen wäre es deinem Mann doch lieber, wenn da keine Affäre wäre. Ja, genau. Jetzt haben wir es. Bitte? Trotz alledem ist er sehr eifersüchtig auch, ne? Also ich bin ja ein ganz ehrlicher Mensch und ich habe auch gesagt, dass wir ab und zu mal telefonieren, der Vater und Martin, was dir was gab. Also wir hatten jetzt so lange Zeit gar nichts und jetzt habe ich ihn wieder gesehen. Ja. Und da hatten wir was und das habe ich ihm jetzt aber nicht gesagt. Na gut, aber Brigitte, also pass mal auf, du bist eine Frau von 48 Jahren. Wenn du sagst, ich habe einen Mann, mit dem ich jetzt 5 Jahre zusammen bin, den ich sehr liebe. Da piept irgendwie sehr nervig. Hörst du das auch? Mhm. Nee, du hörst das nicht. Dann müsstest du ja eigentlich lange Rede, kurzer Sinn, dann musst du einfach eine Entscheidung treffen. Da musst du, wenn es für dich, wenn du auch ein schlechtes Gewissen hast und es offensichtlich für deinen Mann, was ja am Anfang gerade nicht so klar war, doch gewisserweise verletzend ist, ja, dann musst du dich gegen diese Oralverkehrsnummer entscheiden. Dann ist es auch irgendwann mal gut. Das Problem ist, ich habe kein schlechtes Gewissen. So, ich komme wieder von dem Grummeln. Ja, aber du redest ein bisschen um heißen Brei rum. Gerade hast du gesagt, du hast so ein Grummeln. Ja, Grummeln, weil dieses Zwiegespalte, eigentlich bin ich nicht so der Typ, der irgendwie 2 Leute hat. Ja, dann entscheide, Brigitte, wir können nicht lange weiter reden, dass die Leitung ist extrem schlecht und es piepst immer zu. Ich sag's dir jetzt nur nochmal, da musst du es für dich entscheiden. Mir ist der Konflikt, ehrlich gesagt, immer noch nicht so ganz klar. Wenn dein Mann letztendlich doch darunter leidet und für dich das auch kein klares Leben ist, dann musst du eine Klarheit schaffen. Punkt aus. Du bist 48 Jahre alt und da kann man das ja dann von verlangen. Ich muss es jetzt abbrechen, weil es sehr nervt, diese Piepserei. Liebe Brigitte, tut mir leid. Alles Gute wünsche ich dir und eine gute Entscheidung. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Jürgen. Nee, nicht 55, sondern 59. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Ja. Das ist schon mal eine gute Leitung, das freut mich. Um was geht's bei dir, Jürgen? Ich hab's Piepen übrigens auch gehört. Ja. Das haben wir alle gehört. Ich war gestern animiert durch die beiden Damen, die da angerufen. Die eine hatte ihre Tochter verloren und die andere, die hatte ihre Lebensunlust gezeigt. Mhm. Und ich bin in einer ähnlichen Situation. Das heißt, du hast auch ein Kind verloren? Wo fange ich an? 1995 kam ich aus der Kur, hatte meiner Frau zu Hause von einem Albtraum erzählt, den ich hatte, dass unser Sohn beerdigt wird. Mhm. Ja, und 3 Monate später, 15. November, ist er dann in seinem Zimmer vor mir, vor meinen Augen, umgefallen und hat aufgehört zu leben. Wie alt war er da? Er war 20. Den letzten Atemzug, den er in meiner Hand reingehaucht hat, den spüre ich heute noch. Er ist einfach so umgefallen und war tot. War tot. Das ist. Ohne Vorerkrankung? Ohne Vorerkrankung. Die Obduktion hat ergeben, dass er eine Herzinsuffizienz hatte. Das Herz war alt und verbraucht von der Struktur her. Obwohl er erst 20 als war. Als er erst ein 90-Jähriger ist. Also wir hatten keine Krankheiten vorher, aber 4 Wochen vor der Prüfung, seiner Gesellenprüfung. Mhm. Und es wurden ja auch so Untersuchungen gemacht, wenn man so eine Lehre, eine Ausbildung macht, aber da war er tot. Das war ja 1995, sagst du, war das? 95. Mhm. Tja, dann 3 Monate später starbte meine Mutter. Das war dasselbe, was würde ich hinter meinem Sohn herlaufen. Ich habe gar keine Zeit gehabt, um sich zu trauern. Mhm. War der Sohn dein einziges Kind? Nein, es geht noch weiter. Das war dann 2003 meine Mutter. Dann kam 1994, hat meine Tochter auf dem Weg zur Arbeit einen Schwächeanfall gehabt, hat das Fahrrad abgestellt, hat ihren Chef angerufen und der hat sie in eine Klinik gefahren. Da hat man dann die gleiche Herzinsuffizient gewarnt, weil der Bruder an Herzversagen gestorben ist. Aber das war dann nicht 1994, wie du sagtest? Nein, das war 95. Nee, doch 94. Also bevor 92, Entschuldigung, 92 mein Sohn. Achso, jetzt sind wir ganz durcheinander. Du hast gerade gesagt, 95 wird der Sohn gestorben. Mein Sohn ist 92 gestorben, okay, ja. Okay. Mhm. Und 94 kam der Schwächeanfall und da hat man dann die gleiche Herzinsuffizienz festgestellt und irgendwann brauchen sie mal ein neues Herz. Ich hatte noch lange im Krankenhaus gelegen. Die Gespräche, die da abliefen, die waren voller Liebe. Mhm. Und sie kamen dann auch später ins künstliche Herz nach Berlin. Mhm. Haben uns wochenweise da abgelöst. Wir haben in Hannover gewohnt. Wochenweise da abgelöst am Krankenbett. Hat sie das? In der Woche, als ich da war, kam dann der Anruf. Ich habe mich nur frisch gemacht wollen da in unserem Domizil. Wir haben ja nur am Bett geschlafen. Ich soll ins Krankenhaus kommen. Wir wollen die Geräte abstellen. Wir brauchen ja Einverständnis. Das war damals noch erforderlich, dass sie das Einverständnis brauchen. Dann haben sie das Gerät abgeschaltet. Da konnten sie für meine Tochter auch nichts mehr tun. Das heißt, du hast in kurzer Zeit deine beiden Kinder verloren? An dieser mysteriösen Erkrankung? Ja. Und dann deine Mutter auch noch? Dazwischen 3 Monate später. Ja. 98 starb mein Bruder, Alter von 59, 98 mein Vater. Dann 2000 starb dann mein Bruder. 2001 hat meine Frau einen Schwächeanfall gekriegt. Ist umgefallen, ins Krankenhaus gekommen. Herzinsuffizienz. Das heißt, die ganze Familie ist von dieser Erkrankung betroffen? Hat sie einen Defibrillator implantiert bekommen. Ja. Damit haben wir uns ja auch arrangiert mit dem Defi. Es ging ja auch relativ gut. Ich bin selbst in Frührente gegangen. Dann sind wir letztes Jahr hier in die Wesermarsch gezogen. Dann mussten sie nochmal nach Hannover. In die Klinik, die Batterie, die ging da schon zur Neige, die hat sie seit 2002 den Defibrillator. Gerade zu den neuen Defibrillator bekommen, dort hat man dann auch noch Wasser in der Lunge festgestellt. Das hat mir ja dann entzogen. Wie geht es deiner Frau? Und dann kam sie zurück in die Wesermarsch. 6 Wochen später bekam sie keine Luft mehr. Kam dann hier ins Krankenhaus. Und haben sie festgestellt, dass das Wasser nicht vom Herzen kam, was ja normal war, sondern von einem großen Tumor, der nicht mehr operabel ist, in der Lunge. Das heißt, deine Frau ist daran gestorben? Und meine Frau hat es dann im Oktober, haben sie festgestellt. Unser jüngster Sohn hat dann im 1. Juli noch geheiratet, bis dahin hat sie es durchgehalten und am 8. Juli ist er dann eingeschlafen. Mein Gott, ich merke, das ist ja unfassbar, so viele Todesfälle. Und meine Frau, ich kann Ihnen sagen, also es ist, Tod war ja kein Tabuthema. Sie hat mich nach dem Licht gefragt. Ich hatte selber mal so ein Nahtoderlebnis gehabt. Hat mich eingehend danach gefragt. Und wir waren eigentlich auch geplant, dass wir in ein Hospiz gehen, sodass wir mehr Zeit füreinander haben. Ist deine Frau denn dann, Jürgen, ist deine Frau zu Hause gestorben? Sie hatte Unterleibsschmerzen gehabt. Ich habe sie ins Krankenhaus gebracht. 4 Stunden später ist er eingeschlafen. Jetzt möchte ich dich was fragen. Du hast jetzt so oft diese seltsame Herzerkrankung genannt. Ist das eine Familienerkrankung, eine genetische Erkrankung? Da geht man von aus, dass es genetisch ist. Das heißt, all die Todesfälle, die du gerade aufgezählt hast, sind die alle zurückzuführen auf die Herzerkrankung? Von meiner Seite aus, Bruder und Schwester nicht. Und was meine Mutter betrifft, gut, wenn Eltern gehen, da stimmt die Reihenfolge irgendwo noch. Aber das ist jetzt nur... Also, es ist meine Tochter. Es gab verschiedene Gründe für mein Sohn. Ja, gut, es war auch tragisch. Mein Bruder, da hatte auch mit dem Kreislauf sehr viel zu tun. Aber es ist natürlich jetzt die wirklich grauenhaft, wenn man sich vorstellt, wie viel Tode du hast erleiden müssen, wie viele Abschiede du hast erleiden müssen in den letzten Jahren. Ich kann nur sagen, mein Abschied, ich habe es selber mal, als unsere Kinder tot waren, habe ich mal so eine Gratwanderung gemacht mit dem Alkohol und habe dann auch eine Therapie daraufhin gemacht. Und ich habe das jetzt das war 2008 die Therapie, war auch seither auch abstinent, habe jetzt aber vor 4 Wochen dann mal bewusst dann mal nachgegriffen und ich habe auch gemerkt, das hat keinen Sinn. Was heißt, du hast bewusst, das heißt, du hast wieder getrunken? Und einmal, ja, habe ich es gemacht. Aber jetzt zur Zeit nicht mehr? Nein, ich habe meiner Frau letzte Woche am Grab versprochen, dass ich bis einen Tag vor meinem Ableben kein Alkohol mehr anrühre. Und das Versprechen halte ich ein. Bis zu einem Tag vor deinem Ableben? Woher weißt du, wann du stirbst? Das bestimme ich selbst. Ich möchte nicht noch meinen nächsten Sohn oder irgendjemand noch vermissen müssen oder miterleben. Das möchte ich nicht. Du hast noch ein Kind. Der ist jetzt 37, wird er jetzt, ja. Und der ist aber gesund und. Der ist gesund, hat sich soweit jetzt auch. Heißt das, untersuchen lassen. Ja. Heißt das, dass du. Der wohnt aber 400 Kilometer weit weg hier, hat er nun am 1. Juli geheiratet, das hat meine Frau noch miterleben dürfen. Hast du ein konkretes Datum im Kopf? Ich habe kein konkretes Datum im Kopf. Ich habe nur im Kopf, dass ich erstmal hier meine Kernentrümpelung mache, hier meine Wohnung leer mache. Mit meinem Sohn, den ich noch habe, das ist hier nicht so schwer, alles aufzulösen. Ich ordne Papiere, ich mache Akten fertig für den Bestatter, mache Akten fertig, eine Akte fertig für meinen Sohn, dass er nur noch die Umschläge abschicken braucht, wo er mich abmelden muss und anmelden muss. Ich werde ihm das so einfach wie möglich machen. Bist du denn? Ich weiß, was es bedeutet, alles zu erledigen. Mhm. Bist du denn körperlich gesund? Insofern, gut, ich nehme auch Makuma und habe eine leichtere Herzinsuffizienz, nicht so schwer wie meine Familie, aber... Ja. Aber im Grunde genommen gesundheitlich, körperlich gesund, kann man sagen, ist es noch durchaus okay. Das ist durchaus noch okay, ja. Das heißt aber, du bist seelisch so am Boden, dass du eigentlich nicht mehr leben willst. Nicht, da ist für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich gehöre neben meine Frau. Ich wollte meine Frau erst noch überführen lassen, wieder zurück, wo die Kinder liegen. Sie sagte, nee, das will ich nicht. Wir haben die Wohnung hier genommen mit der Maßgabe, wenn man, das ist bedarfsgerecht. Du bist aber nicht in einer psychologischen Betreuung zurzeit. Die können mir auch meine Frau nicht wiedergeben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es waren ja noch Flitterwochen, es waren noch richtig Schmetterlinge im Bauch, auch als sie krank war. Sie hat zwar auch immer gesagt, Mensch, du musst alles alleine machen und ich fall dir zur Last. Ich sage, nein, sag ich, du fällst mir nicht zur Last, wir ergänzen uns nur, sag, was du möchtest. Darf ich dich unterbrechen? Ich möchte dich gerne unterbrechen, Jürgen. Meinst du nicht, dass du deinem Sohn ein zu großes Unglück antun würdest, wenn du dir das Leben nimmst? Das habe ich mit dem Bekanntenkreis, wo ich da mal drüber gesprochen habe, auch schon zu hören bekommen. Ich frage es ja nur, ich will es dir nicht vorwerfen, ich frage nur. Aber ich sage mir, da stimmt die Reihenfolge. Du hast mit deinem Sohn nicht darüber gesprochen bislang? Ich denke mal, er wird es wohl selbst befürchten, dass das auch, er ruft zwar an, wohnt er nur 400 Kilometer weit weg, aber ich denke mal, vermuten wird das wohl. Ich habe auch jetzt notariell so ein Generalvollmachten, die mir erteilt und dass er auch später auch keine Erbscheine oder es gibt zwar nicht viel zu erben, aber um Erledigungen. Was ist eigentlich der Grund deines Anrufes hier bei mir gewesen, Jürgen? Der Grund ist eigentlich, ich möchte mal auch mal einen Appell an die Ärzte machen. Wenn sie einen neuen Defibrillator, ich nenne jetzt keine Klinik und keinen Namen, einen neuen Defibrillator bekommt und Wasser entzogen wird, dieser Aha-Effekt in der Kardiologie und 6 Wochen später hat es einen nicht operablen Tumor in der Lunge. Mhm. Dann sollte die Kardiologie auch mal dran denken, dass auch Herzkranke andere Krankheiten bekommen. Okay, sicherlich wäre die Diagnose keine andere gewesen, aber vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Tage noch machen können. Ja. Ich muss jetzt etwas sagen, das bedrückt mich sehr, was du alles erzählst. Und ich spüre und ahne auch das letztendlich gar nicht ausdrückbare Unglück, was auf dir lastet. Und lass mich sagen, Jung. Und ich, vielleicht weißt du es, aber ich habe es hier schon öfters gesagt, dass ich auch Respekt habe vor Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Allerdings finde ich, dass man das wirklich extrem gut bedenken soll und auch als allerletzte Maßnahme für sich ergreifen sollte. Aber man muss doch, wenn man so selber keine Perspektiven mehr hat oder sieht, oder ich weiß es nicht, auch wenn ich die Perspektive ist mit dem schönen Leben, was noch bis dahin noch war, bis zur ersten Krankheit abschließen, als dass es noch so weitergeht. Vielleicht ist die Perspektive dein Sohn oder vielleicht auch Enkel, ich weiß nicht, ob du Enkelkinder hast. Ja, seiner ersten Ehe ist noch ein 10-Jähriger, aber da ist kein Kontakt, das wie das so ist, der Rosenkrieg und da wird immer von der Seite auch wieder unterbunden, also das ist Pass auf, Jürgen. Nicht gefördert. Ja, ich bin ja hier immer in einem zeitlichen Rahmen, solange ich mit den Leuten reden kann. Wir haben jetzt schon eine sehr lange Zeit gesprochen und ich weiß, dass mit ein paar Sätzen ich dir nicht gerecht werden kann, aber ich bitte dich sehr, sehr, sehr, uns die Chance zu geben, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen können. Das heißt, meine Psychologin würde das machen, wenn wir das Gespräch hier beenden. Ich kann ohnehin nicht schlafen. Sehr gut. Schlafzimmer kann ich auch nicht benutzen. Ich schlafe nur im Wohnzimmer. Okay, dann machen wir das jetzt so. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Von meiner Seite von Herzen alles Gute. Ganz viel Kraft und alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, Jürgen. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Frank und Frank ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank, um was geht's bei dir? Ja, erstmal, ich freue mich, dass ich durchkomme. Also das ist Wahnsinn, guck deine Sendung so oft. Ja, ich wollte eigentlich mit dir über eine Volkskrankheit sprechen, die eigentlich so keiner kennt, aber die absolut eine ist und wo ich selber erheblich drunter leide, und zwar Spielsucht. Ja, die kennen viele. Ja. Also man hört sehr viel davon, sagen wir so. Es wird nur sehr wenig dafür getan, ne? Also du bist spielsüchtig? Absolut, ja. Absolut. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie lange und... Ja, ungefähr. Ich bin jetzt 41, also ich habe schon angefangen, schon bevor ich 18 war. Also mittlerweile locker 23, 24 Jahre. Mhm. Und was spielst du, wo spielst du? Automaten. Automaten, nur Automaten? Ja, eigentlich schon zu 90%. Mhm. Bestimmt irgendwo schon das ganze Leben und das ist keine feine Sache. Ne? Lass uns mal ein paar Fakten fragen, damit ich mir so ein Bild machen kann. 41 Jahre alt, seit deinem 18. Lebensjahr bist du in dieser Spielsucht. Ja. Gehst du einem Beruf nach? Ja, natürlich. Ja, das geht. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin im Immobilienbereich. Immobilienbereich, okay. Hast du? Also ich verdiene nicht schlecht, das ist schon so ganz okay, aber das ist halt... Es geht auch eigentlich weniger um das Gewinn mittlerweile, sondern einfach dahin zu gehen und die komischen Apparate rappeln zu sehen. Und ja, das ist Sucht. Ist eine Sucht, absolut. Ja, ja. Bist du in einer Beziehung? Nicht mehr. Ich habe aber eine Familie, ich habe mich wir haben uns getrennt, wir sind aber weiterhin, wir haben ein gemeinsames Kind und wir sind trotzdem noch eine Familie. Ne? Habt ihr euch getrennt wegen der Spielsucht? Nein, das hat andere Gründe. Wer weiß denn von dieser Spielsucht? Familie, aber nicht in dem Ausmaß, ne, wie wie es sich bei mir darstellt. Ja, und deine ehemalige Partnerin weiß das Ausmaß? Ja. Die weiß es. Mhm. Ja, natürlich. Ich war heute noch wieder spielen. Ich habe heute 800 Euro, habe ich heute wieder verspielt. 1800 Euro? 800 Euro heute, 1000 Euro am Sonntag. Und das weiß sie auch. Ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Die Dinger funktionieren doch mit Münzen. Mhm. Aber da musst du doch unglaublich viel reinpulvern, um mal 1000 Euro da reinzukriegen. Ja, aber in 8 Stunden oder 10 Stunden oder 12 Stunden. Ja, verstehe. Da geht schon gut was da durch. Mhm. Gehst du jeden Tag dahin? Mal jeden Tag würde ich nicht sagen, aber das fängt ja auch sehr. Ich meine, ich bin ja beruflich auch sehr eingespannt, aber sobald ich Freizeit habe und die haben ja nun mal auch nachts auf, ich meine, schon vorgekommen, dass ich die ganze Nacht durchgespielt habe und morgens gearbeitet habe. Ne? Mhm. Hast du Schulden? Ein bisschen schon, ja. Was heißt denn ein bisschen? Ich habe schon viel abgebaut, muss man sagen. Also, aber ich könnte halt ganz woanders stehen, wenn ich das nicht machen würde. Oder anders gefragt, hast du noch einen Überblick, wie viel du in all diesen Jahren verzockt hast? Ungefähr. 300.000. 300.000. Und wie viele Schulden hast du jetzt? Da ist nicht ganz so viel. Vielleicht sind es 10 oder was. Das heißt, das ist für dich nicht so schlimm, das kann man nicht aufhören. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. 300.000 Euro ist natürlich... Ja, ja. Das ist eine schicke Eigentumswohnung. Ja, das ist sehr schicke. Natürlich, nur... Was ich eben so schlimm und warum ich auch anrufe, ist, ich finde diese Spielhallen, ja, das ist eine Volksverarschung und es leiden da so viele drunter. Ich meine, klar belastet mich das auch finanziell, aber es gibt ganz andere Familien, ja, wo Väter spielen gehen, ja, wo wirklich Familien darunter leiden und da guckt der Staat einfach weg und der zieht sich die Steuern rein und der weiß es ganz genau. Mhm. Und ich finde, dass da einfach was gemacht werden muss. Finde ich auch, aber ich finde, lass uns einfach noch eingehender über dich reden, was da gemacht werden muss. Was der Staat da für ein Defizit hat, sei erstmal dahingestellt. Es geht ja um dich. Du bist ein eloquenter Mensch, mit dir kann man reden. Du denkst wahrscheinlich sehr differenziert über dein Leben nach. Wieso hast du noch keine Initiative zur Selbsthilfe? Habe ich schon mal. Was? Habe ich schon mal. Was heißt das genau? Ich habe schon mal eine Zehnergruppe, nennt sich das. Da hat man sich in 10 Wochen zusammengesetzt mit anderen Spielsüchtigen, mit einem Therapeuten dabei und im Anschluss daran habe ich auch ein Jahr lang an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen und ich habe dann auch eine ganze Zeit lang nicht gespielt. Okay, aber es ist dann wieder gescheitert, weil du rückfällig geworden bist. Richtig. Warum hast du es dann nicht normal versucht? Vielleicht auf einer anderen Ebene, vielleicht in einer Klinik, in einer Suchtklinik zum Beispiel. Ja, weil das kann ich mir beruflich einfach nicht leisten. Ich kann nicht zu meinem Arbeitgeber hingehen und sagen, ich will jetzt mal eben 3 Monate weg oder was. Das geht nicht. Ja, weißt du, geht nicht, gibt's nicht. Ja, aber da stehe ich mir absolut im Weg, das kann ich nicht. Ja, aber wenn du, nehmen wir mal an, du würdest noch mehr da hinein sinken oder würdest eine andere schwere körperliche Erkrankung kriegen, dann geht's auch. Hm. Also zu sagen, es geht beruflich nicht, ist völliger Quatsch. Das kann man immer arrangieren, immer. Hm. Wenn es geht um dich, es geht um deine Gesundheit, es geht um deine Psyche, es geht um deine Zukunft. Ja, klar. Wenn du dein ganzes Leben, du hast ja im Prinzip dein ganzes erwachsenes Leben damit vertan schon. So ist das. Ganz genau so ist das. Das belastet mich auch. Ja, finde ich auch. Würde mich auch enorm belasten. Ja. Da würde ich mir jetzt mit 41 aber wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich da rauskomme. Wenn du schon nicht in eine Klinik gehst, dann geh in eine ambulante Therapie, wo du regelmäßig jede Woche hingehst. Vielleicht begleiten zusätzlich nochmal in eine Selbsthilfegruppe. Weiß ich nicht, ob das für dich nichts ist. Dann. Doch, auf jeden Fall, das war toll. Ich bin ja auch Anfang des Jahres nochmal in die Selbsthilfegruppe gegangen. Nur da sind mittlerweile ganz andere Leute gewesen und da stimmte einfach die Chemie nicht mehr und da bin ich da nicht mehr hingegangen. Warum gehst du nicht zu einem Therapeuten? Weil ich im Moment gar nicht wüsste, wohin ich gehen kann. Na gut, das ist ja nur das kleinste Problem, das herauszubekommen, ja, wer das macht. Natürlich, aber habe ich mich so eigentlich jetzt noch nicht drum gekümmert. Warum nicht? Du lässt es einfach so laufen. Na, weil ich immer denke, ich krieg's in den Griff. Es ist doch absurd. Ja, ich weiß. Wenn du seit so langer Zeit da drin hängst, kriegst du es nicht in den Griff. Und wenn du rückfällig geworden bist, nachdem du schon einen Erfolg hingelegt hast, ja, das ist eine Form von Ignoranz, ne? Man belügt sich selbst. Natürlich. Ja, klar. Das alte Ritual bei allen Menschen, die in einer Sucht hängen. Mhm. Ich meine, noch ist es bei dir finanziell so, dass du sagst, okay, ich kann das wegstecken. Es könnte ja auch mal anders kommen. Absolut. Es könnte anders kommen. Aber abgesehen davon, selbst wenn es, wenn es finanziell dich nicht ruinieren würde, es ruiniert dich psychisch. Ja, natürlich. Das ist auch. Da hat, darum geht es mir auch vorwiegend. Das ist auch so. Genau, da ist etwas, auch, was macht du. Mittlerweile sage ich, wenn ich da wieder, weiß ich nicht, zig Hunderte von Euros drin habe, da sage ich mir, manchmal möchte ich echt lieber. Lieber möchte ich da manchmal nicht mehr da sein, als den Stress weiter mitzumachen. Könnte mir auch vorstellen, dass man sich ziemlich klein und erbärmlich vorkommt, wenn man ja, vor so einem, ja, wenn man vor ja, so einem weil Licht ich auch, vor allem, ich sag mal, ich stehe beruflich echt nicht schlecht da. Wenn das wirklich Leute wüssten, ja, mit denen ich beruflich zu tun habe, würden die nie hinter mir vermuten. Mhm. Ja, glaube ich. Deswegen komme ich mir gerade dann auch in dem Moment darauf dann sehr, sehr klein vor, wie du gerade sagst. Ja, weil etwas über dich Macht hat und du hast nicht darüber Macht. Ja. Also ich kann wirklich nur an deine Vernunft appellieren, auch an deine Disziplin. Ich gehe mal davon aus, dass du ein disziplinierter Typ bist, wenn du so erfolgreich in deinem Job bist, dass du diese Disziplin auch aufwendest für deine private Baustelle. Kann ich mit allem, aber was das angeht, da bin ich, weiß ich nicht. Also der nächste Schritt wäre, die nächste Sache wäre eine Recherche, wo ist der beste Therapeut, der sich in dieser Suchtgeschichte sehr gut auskennt und ich gehe mir davon aus, du verdienst gut Kohle, bist sogar Privatpatient. Ist das so? Nee. Egal. Das heißt, Recherche, Termin machen, hingehen, mit der Selbsthilfegruppe wieder ankurbeln. Das sind all die ganzen Schritte. Vielleicht wäre sogar der allererste Schritt, zu einer Suchtberatung zu gehen. Ist nicht so einfach. Ja, ich weiß das. Adressen zu finden, ne? Ja, gut, da können wir dir gleich mal helfen. Also das ist aber jetzt. Ja, also. Das ist jetzt. Ja, das machen wir sehr gerne. Ja. Es ist nicht so einfach, es ist sowieso immer ein Spruch von allen Leuten, die in einer Sucht drin hängen. Das ist mir völlig klar. Es ist nicht einfach, nee. Es ist sogar sauschwer. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du immer mehr in diesen Sumpf absinkst. Das ist nicht das Ziel. So. Das Geld, was ich verdiene, möchte ich gerne für andere Sachen ausgeben. Genau. So, Frank, jetzt rufen wir dich an und du kriegst für uns noch eine gute Infoberatung, was du machen könntest. Gerne, Domian. Und dann bist du dran und ich würde gerne irgendwann nochmal mit dir reden und dann möchte ich Erfolge hören. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du das sagst. Sehr gerne. Frank, alles Gute. Magdalena ruft dich gleich an. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. 0800 220 5050, 1:32 Uhr, zwischendurch mal in eine Info. Also Montag sind wir nicht da, Montag ist ja Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Und dann nächste Woche Dienstag, danach von Dienstag auf Mittwoch sind wir 5 Minuten später am Start, damit ihr das schon mal wisst. Also nächste Woche Montag keine Sendung, dann wieder am Dienstag 5 Minuten später. Hier ist Jörn, Jörn ist 20, hallo Jörn. Hallöchen, Domian. Hallöchen. Also, so. Ich rufe also im Prinzip an wie der vorherige Anrufer. Ich bin Online-Porno und Online-Poker-süchtig. Oha. Ja, Online-Porno und Online-Poker. Genau, ich weiß nicht, ob du die Zeitung gelesen hast in den letzten Tagen. Da waren ja mal Artikel drin. Ja, und das waren... Du das ja waren... auch erwähnt. Bitte? Da wurdest du ja auch erwähnt. Also, der hieß zwar Sven, aber das war ich. Da wurde ich erwähnt? Ja, da war Artikel im Express und in der Kölner Rundschau irgendwie oder ja. Ja, und im Generalanzeiger Bonn. Ja. Und da hieß, wenn das Internet süchtig macht. Ja, ich weiß, das war ein großes Thema zur Zeit. Oder in der letzten Woche, kann sein, dass wir da irgendwie zitiert worden allgemein sind. Und da habe ich halt auch, da waren halt Artikel in der Zeitung, wo ich halt schon mal offen gesprochen hatte drüber. Mhm. Und ich bin da 20 zwar erst, aber süchtig seitdem ich 14 bin. Mhm. Also hat angefangen ganz normal mit 11 Jahren. Ja. Man schaut sich mal die Filmchen so an, ne? So, also früh hast du schon Pornos geguckt? So früh, ja. Ja. Per Internet. Und deine Eltern wussten nicht Bescheid? Nein. Nee. Und das ging halt dann immer. Und dann, je mehr Probleme man hatte, habe ich mich halt dann immer mehr da reingesteigert und mir da dann so ein Ventil geschafft, ne? Mhm. Zum Abschalten halt. Ja, kannst du sagen, ich meine, wenn man mit so früh damit anfängt, ist das, also ich glaube, dass das nicht gut für eine Psyche eines sehr jungen Menschen ist, sich, natürlich nicht, natürlich ist es nicht gut, sich mit Pornos zu beschäftigen. Hast du eine Ahnung, wie sehr das dein Denken über Sexualität verändert hat? Ich denke sehr stark. Es hat dazu beigetragen, dass es bis ich 20 Jahre gedauert hat, dass ich mal eine Beziehung mit einer Frau angefangen habe. Du bist ja 20. Genau, also bist du diesem Jahr. Höre ich da raus, dass du aus dieser Sucht wieder raus, dass du die überwunden hast? Ja, überwunden will ich nicht sagen. Also ich habe mich halt in Therapie begeben für 11 Wochen. Mhm. Und bin, sagen wir mal, auf dem Weg der Besserung. Aber es gab halt, wie gesagt, vor 8 Wochen auch nochmal einen Rückfall. Mhm. Da habe ich innerhalb von, da war ein Tag, da habe ich 700 Euro verspielt. Beim Pokerspielen? Beim Pokern, mhm, innerhalb von, glaube ich, 4-5 Stunden. Gut, das ist ja der zweite Bereich, über den wir gerade noch gar nicht gesprochen haben. Aber da bist du auf jeden Fall rückfällig geworden. Ja, aber ansonsten geht es mir so, wenn ich sagen würde, besser, 70% besser als, mhm, davor. Ja. Lass mich zu dem Pokerspiel nochmal fragen. Du, mhm, mit 11 Jahren angefangen, sehr intensiv Pornos zu gucken. Ja. Und wann hast du angefangen zu pokern? Das fing an, das erste Mal, glaube ich, da war ich 15 oder 16. Ja. Das war natürlich nicht legal, aber hat man mal gemacht, so aus Spaß, mhm, auch nie um viel Geld. Das waren so 20 Euro mal 10 Euro. Dennoch, hast du in all den Jahren dir Schulden aufgehäuft? Ja, das fing an ungefähr vor 1,5 Jahren. Da habe ich dann angefangen, da war halt Schule gerade schwierig, habe ich angefangen dann zu studieren. Vor einem Jahr genau. Mhm. Und da ging es halt ganz bergab und ich habe halt gemerkt, mit den Pornos, das ist viel zu viel. Ich kann nicht mehr klar denken und dann habe ich halt gemerkt, wenn ich spiele, schaue ich weniger Pornos. Achso, wie viel Schulden hast du gemacht? 20.000. Die hast du jetzt innerhalb von maximal 1,5 Jahren. Das ist natürlich eine heftige Stange Geld. Die, ja, das heißt, die 20.000 hast du jetzt auch noch, die belasten dich. Problematisch ist, ich habe das Geld von meinen Eltern genommen, von deren Kreditkarten. Achso, du hast die quasi betrogen. Betrogen, das ist ja auch noch die weitere Problematik natürlich, ne? Wissen die das mittlerweile? Ja, klar. Ja, natürlich, das war halt dann der Anstoß, ne? Da kam halt im Februar dieses Jahres raus, mhm, wie viel Geld fehlte. Und wussten auch nicht, was mit mir los ist. Und ich wollte natürlich auch nicht offen drüber reden, weil... Hast du denn dann offen geredet? Ja, das hat aber bestimmt... Ich habe fast 5-6 Tage da rumgedrückt, wie ich das gesagt habe. Weil, wie sagt man seinen Eltern, dass man pornosüchtig ist? Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist ja... Wahnsinn. Thema, ne? Ja, ja. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ich bin pornosüchtig, ich bin pokersüchtig, ich habe das Geld für euch, mhm, euer Geld verzockt. Wie haben die reagiert? Hilflos, geschockt. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Ich habe ja, wie gesagt, seit 2007 versucht, selber da rauszukommen, durch allen möglichen Killefick und extremen Sport, extrem irgendwas, ne? Mhm. Hat aber alles nichts so gebracht. Mhm. Und dann hat halt meine Mutter die tolle Idee gehabt, mal eine Mail zu schreiben. Mhm. Und zwar an dich. An mich? An dich. Und dann hat irgendwie nachts um 4 noch die Sabine, die Psychologin, geantwortet. Ja. 2 Seiten. Und mir empfohlen, wenn ich dann schon selber in der stationären Therapie will, das auch zu machen und mir bei einer Psychiatrie oder bei einer psychosomatischen Klinik Hilfe zu besorgen. Und das hast du gemacht? Dann bin ich in eine Suchtambulanz. Das, mhm, ist eigentlich so, in Bonn gibt es das auch zum Beispiel. Mhm. So ein Modell halt für speziell unter 30-Jährige. Mhm. Da kam ich halt an. Mein erster Kontakt war, bei der Notaufnahme, nach was sind sie süchtig? Das kannten die dort gar nicht. Mhm. Da kam ich auch bescheuert vor. Dann haben die mich dann halt weitergeleitet zur Suchtambulanz direkt. Ja. Und die sagen mir dann, ja, warten Sie erstmal. Dann saß ich da bestimmt eine Stunde rum. Ich habe die Krise bekommen. Da kamen Drogensüchtige rein. Die gingen wieder. Ich weiß nicht, die haben vielleicht nur ein Rezept geholt. Ich, mhm, weiß es nicht. Aber, mhm, komische Atmosphäre, mit meiner Mutter auch. Und dann kam raus, ich bin irgendwie Privatpatient, ich müsste zuerst mal dann mit dem Arzt sprechen. Machen wir es mal jetzt nicht so ganz ausführlich. Auf jeden Fall bist du irgendwann dann an eine gute Stelle gekommen und man hat sich intensiv um dich bemüht. War ich 11 Wochen stationär da, musste aber erst noch 3 Wochen warten darauf. Das war schwere Zeit. Also das freut mich ja sehr, dass unser Team dir da so ein bisschen vielleicht auch geholfen hat oder auf die den Weg da gewiesen hat. Das freut mich sehr. Ja, nur man kann einfach sagen, es ist nicht so einfach, weil ich bin auch immer noch weiter in ambulanter Betreuung, mhm, und nur so Psychotherapie, denke ich, bringt es nicht. Mhm. Das ist so, was ich sagen kann, weil ich denke, das hat einfach auch, wenn man das 11 Jahre, wenn man das jetzt einmal 10 Jahre macht oder, ja, extrem 6 Jahre, dann denke ich, ist das auch von dem Gehirn eine Veränderung. Das würde ich, mhm, nicht unterschreiben. Aber du würdest sagen, dass diese stationäre Behandlung auf jeden Fall schon mal gut war? Man kam zumindest aus dem Umfeld raus und, mhm, konnte sich erstmal dann stationär ein bisschen von lösen und erstmal klar werden ein bisschen. Ich merke schon, das ist alles noch ein bisschen wackelig bei dir, ne? Ob es auch weiter gut geht. Das schon, vor allem, weil ich habe halt das Problem, man muss ja mit dem Internet heute umgehen. Mhm. Wenn man studiert, man muss immer davor sitzen. Und bisher war es halt so, da fing es halt an, bei einer halben Stunde, da hat man sich ein ganz schlechtes Gefühl, dass die Konzentration sich sehr versteift und dass man so wie wild auf dem Seiten hin und her, und man merkt schon, man will wieder auf so Pornoseiten. Kann man die nicht so gezielt alle sperren lassen? Komm. Ach, naja, natürlich, nur ich sag auch, man kann auch alles wieder umgehen. Ne? Natürlich. Ist völlig klar, aber das Problem ist dir ja mittlerweile doch schon sehr bewusst und du hast schon viel unternommen, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich muss aber jetzt zwischendurch mal wirklich was fragen, was ich schon vor ein paar Minuten fragen wollte. Du hast es jetzt zweimal schon erwähnt. Du bist 20 Jahre, du bist pornosüchtig, pokerabhängig gewesen, pokersüchtig. Und hast es dennoch geschafft, mit einem Studium anzufangen? Ja, angefangen. Aber wie gesagt, ich habe es zuerst überhaupt nicht geschafft, dahin zu gehen. Ich war im Prinzip eine Woche in der Uni. Danach habe ich die Krise bekommen. War eine normale Hochschule mit Tausenden von Leuten. Ja. Und dann kam noch... Was für ein Studiengang ist das denn? Das war Agrarwissenschaften. Ich habe inzwischen gewechselt. Und wo hast du jetzt gewechselt? Ich habe jetzt Sportmedizinische Technik. Ah ja, das ist doch interessant. Aber nach Fachhochschule, da fühle ich mich auch wohler. Mhm. Aber das Problem war einfach, es kann mich eine soziale Phobie. Ich habe mich einfach jahrelang nicht getraut, mit Menschen zu reden, nicht mal nach draußen zu gehen. Und dann hast du gerade gesagt, dass du jetzt erst mit 20, trotz deiner ungeheuren Porno-Berieselung, hast du zum ersten Mal dich verliebt. Genau. Und hast auch zum ersten Mal Sex gehabt erst? Auch zum ersten Mal Sex und rat mal, wo ich sie kennengelernt habe. Das weiß ich nicht, wo du die Frau... Im Internet. Ach du lieber Gott, ja. Naja, es ist ja die Frage, wie man damit umgehen. Für dich ist Internet ja nur gefährlich in Bezug auf Porno und auf Poker. Poker. Aber auf alle anderen Sachen sind ja okay. Eigentlich schon, nur ich merke einfach auch, dass man auch ganz schnell viel, viel Zeit mit sinnlosen News surfen und Natürlich. Und was ich halt auch als Gefahr jetzt für mich erkenne, ja, dass man heutzutage, geben die alle einen Facebook-Namen, ja? Mhm. Und das ist aber auch, da ist wie süchtig, man muss da dauernd nachgucken. Natürlich, ja. Das ist für mich aber auch Dauer gesehen, ist das denke ich, das heißt, ist auch eine Gefahr. Das verstehe ich, kann ich gut verstehen. Das heißt, du brauchst eigentlich auch noch eine lange und intensive ambulante Betreuung von einem Therapeuten. Das denke ich. Vor allem auch regelmäßig, weil das Problem ist, aber beim Psychologen, ne? In dem Moment, wo man mit ihm spricht, hilft das, ja? Nur dann zwei Tage später ist man zu Hause, dann ist es abends, man fühlt sich alleine, ja? Ist schon klar. Du musst und dann läuft man rum und sucht dann, wenn man spielen möchte, sucht man die Blöde irgendwie Geld. Der Sinn einer Therapie ist ja, dass man eben da auch Strategien entwickelt, dass man das lernt, in der Therapie, in solchen Momenten, wenn man dann alleine ist, halt dann auch mit sich umzugehen. Das ist einfach nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber ich will dir trotzdem gratulieren, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und das ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg, der vor dir liegt, bis du das alles souverän im Griff hast, sag ich mal so. Nicht jeden Tag kämpfen muss, ja. Ja, genau, ganz genau. Ich würde dir jetzt auch gerne nochmal meine Psychologin geben, die dir vielleicht da auch nochmal ein paar Tipps geben kann, was man da vielleicht in Richtung Verhaltenstherapie, ich weiß es nicht, was man da machen kann. Ja, mache ich aber, wie gesagt. Aber ansonsten, ich wollte nochmal auch bei dir mich wirklich bedanken. Nochmal. Ansonsten will ich nur sagen, es sind ja so Studien draus und es sind ja jetzt so geschätzt, irgendwie 1% sind süchtig. Ja, ja. Nur nach Pornos, nur allgemein. Nur das ist ja, wenn man sich das mal bedenkt, eine große Anzahl, ne? Ja, es ist eine große Anzahl. Und die Sorge ist, dass es immer noch mehr wird. Ja, und weil ich habe auch gesagt, warum, ich war bald dort in einer großen Suchtklinik, ja, mit 800 Betten, ja, in der Psychiatrie war ich der Erste mit der Problematik. Was mich völlig überrascht ist. Mich auch. Ich war da so, nee, Online-Pornografie hatten wir noch nicht. Und das ist eigentlich irre. Na, die werden sich wundern, da wird noch was kommen. Ja, und meine Theorie ist aber, dass das dauert eine gewisse Zeit, bis das rauskommt. Ja, klar. Und seit wann sicher. Gibt es Internet? Ja. Das ist aber auch die Sache. So, Jan, jetzt machen wir Schluss. Ja. Du, vielen Dank, du wirst nochmal angerufen von Magdalena. Ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen, viel Disziplin vor allen Dingen. Dankeschön. Und ich glaube, du schaffst es. Das war ja schon ein guter Schritt und du bist jetzt wachgerüttelt. Du schaffst das. Mach weiter so, Domian. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, Sina 32. Guten Morgen, Sina. Schönen guten Morgen, hallo. Hallo, Sina. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Erschöpfungsdepression oder Burnout, wie man das auf Neudeutsch sagt. Das ist natürlich ein ganz großes Thema zurzeit. Ja. Und, Bist du betroffen? Ja, also bei mir ist das vor circa 3 Wochen, wie sagt man, diagnostiziert worden. Und Ich sag nochmal, du bist erst 32. Ja. Und du hast schon einen Burnout. Ja. Das so wie es aussieht, ja. Also ich bin auch die Letzte, die damit gerechnet hat, dass mich das mal betreffen würde. Aber ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe auch immer gerne gearbeitet. Erzähl doch mal, was du gearbeitet hast. Ich bin in der Gastronomie. Habe eine eigene Filiale in der Systemgastronomie und in der Systemgastronomie? Ja. Was heißt das? System. Ja, das ist halt keine so Ketten, wie es halt so gibt. Ach so, eine Kette. Ach so. Genau, genau. Gut, ich habe nicht viel Ahnung davon, aber ich erahne schon, dass das sehr viel Stress und sehr viel, dass das sehr nervenaufreibend ist. Ja, teilweise schon. Ja. Ja. Also ich habe es aber auch immer gerne gemacht. Ich arbeite gerne mit Menschen und all sowas. Und ist denn die Ursache des Burnout, ist es hauptsächlich der berufliche Stress? Oder gibt es private Belastungen auch? Ja, also ich stehe halt, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Also ich habe jetzt gerade erst eine Therapeutin und all sowas und Neurologen. Und so, weil ich ja aus einem ganz anderen Grund eigentlich zum Arzt gegangen bin. Nämlich? Ich hatte so 8 Wochen lang hatte ich halt Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen und habe halt gedacht, okay, ich habe mir da nie große Gedanken drum gemacht, bin halt zu meinem Hausarzt dann irgendwann gegangen, weil alle gesagt haben, jetzt geh zum Arzt. Mhm. Und der Arzt kennt mich halt schon ziemlich gut und er hat ziemlich schnell gemerkt, okay, das wird jetzt nicht irgendwas wie eine Mittelohrentzündung sein und deswegen ist der guten Frau schwindelig. Mhm. Und der hat mich dann ziemlich schnell auch zu einer Neurologin geschickt und da ist das dann halt rausgekommen. Und die Neurologin hat diagnostiziert, das ist das ist zurückzuführen auf eine extreme Erschöpfung. Genau, ja. Mhm. Genau, also das, ich war vorher noch, der Hausarzt hat mich vorher noch zu einem HNO-Arzt geschickt und da ist dann halt rausgekommen, dass durch den Stress meine Wirbelsäule sich so verstellt hat, dass die Sauerstoffzufuhr zu meinem Stammhirn halt das unterbricht. Das ist schon irre, ne? Was für eine Macht die Psyche hat, ja, dass es auch solche somatischen Auswirkungen dann haben kann. Hast du denn in der Zeit davor für dich das auch so empfunden, dass du manchmal abends nach Hause kamst und gedacht hast, ich kann nicht mehr? Ja, also das gerade in den letzten Monaten war das extrem. Da ich habe auch einfach super viel gearbeitet. Also das war gar nicht mehr so viel arbeiten, wollte das eigentlich zurückfahren, aber es ging irgendwie nicht mehr so. Wie viele Stunden hast du gearbeitet in der Woche? In der Woche, ja, 60. 60 Stunden. 60 Stunden, ja. Also meistens eine 6-Tage-Woche auch und der 7. Tag war dann meistens, da habe ich dann nur zu Hause fast schon so halb tot auf der Couch gehangen, um halt wieder Kraft zu schöpfen irgendwie für die neue Woche. Und das hat, darunter hat halt auch total das Privatleben gelitten. Ne? Wie sehr hat das Privatleben konkret gelitten? So, ich sag mal, komplett fast. Ne? Also ich hatte auch gar kein Interesse mehr daran. Das heißt, letztendlich hat dich dieser Burnout auch isoliert und zu einem einsameren Menschen gemacht. Ja. Ja. Weil du gar keine Lust hattest auf Kontakte. Genau, ja, also für mich war es halt anstrengend, mich auch mit meinen Freunden zu treffen. Und ich bin halt immer ein lustiger Mensch und so und bin gut drauf und all sowas. Und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich genauso anstrengend, mich mit meinen Freunden zu treffen und so tun, als wäre alles super und ich wäre glücklich und so. Und dann muss man wieder reden, dann muss man da hingehen, dann muss man sich zurecht machen und so weiter. Ne? Genau. Da sitzt man lieber zu Hause und hängt einfach ab relaxed. So, jetzt ist das diagnostiziert. Welche Konsequenzen hat das für deinen extremen Job? Ich bin jetzt krankgeschrieben auch jetzt erstmal. Mhm. Und schämt man sich da vor dem Arbeitgeber zu sagen, ich mit 32 hab jetzt einen Burnout? Das passt ja in unsere leistungsorientierte Welt überhaupt nicht rein. Also der erste Gedanke war wirklich, den ich hatte, so jetzt hast du versagt. Genau, genau. Ja. Mhm. Also niemand anderes in meinem Umfeld, weder mein Chef noch sonst irgendjemand, die haben alle gesagt, spinnst du, du hast doch nicht versagt und all sowas. Aber für mich, ich habe das auch jetzt noch, dass ich denke, ja, du bist 32 und du kannst auf einmal deinen Job nicht mehr machen. Also ich habe teilweise so, ich kann die Entscheidung auch gar nicht mehr treffen, ob ich jetzt ein Sesambrötchen oder ein Mohnbrötchen esse, ja. Weil ich mir denke, jede Entscheidung, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe, hat mich genau hierhin geführt, wo ich jetzt stehe. Hat man nicht auch das Gefühl, mein Gott, die anderen denken sicher, ich stelle mich nur an? Ja. Ja, ich hatte auch am Anfang, also ich bin auch immer, wenn ich zu einem, als ich zu zu der Therapeutin gegangen bin, zu der Psychotherapeutin, habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt da hinsetze und der davon erzähle, die sagt zu mir, stellen Sie sich doch nicht so an, Sie haben gar nichts. Mhm, und auch da ist genau das Gegenteil halt rausgekommen. Und ich gehe immer noch, oder wenn ich mit Menschen darüber spreche, erwarte ich das immer, dass sie zu mir sagen, stell dich doch nicht so an oder so. Also das ist eher so meine Haltung dazu. Ne? Mhm, verstehe. Wie lange wirst du krankgeschrieben sein? Ich glaube noch, also die Therapeutin, bei der ich war, die hat gesagt, das wird schon so einige Monate dauern. Ja, und das macht der Chef mit. Ja. Und der Chef hat positiv reagiert. Ja, sehr. Ja. Gut, wenn man das einmal so erlebt hat, das ist ja dann so wie ein Schuss von einem Bug. Ja. Welche Konsequenzen wirst du für deine weiteren beruflichen Aktivitäten ziehen aus dieser Erkrankung und dieser Zeit, die du jetzt erlebst? Ja, ich habe mir selber geschworen, also dadurch, dass ich habe mich um die Arbeit gekümmert, ich habe mich um andere gekümmert, also ich habe letztes Jahr auch 4 Todesfälle gehabt. Das auch noch? Ja, das auch noch. Also ich denke, das hängt alles damit zusammen. So, und ich muss einfach jetzt versuchen, das bin ich mir selber schuldig, ja, dass ich mich jetzt mal so ein bisschen um mich kümmere. So einfach, das haben auch die Ärzte gesagt, so jetzt konzentrieren Sie sich mal auf sich, denken Sie nicht an die Arbeit und ja, positive, man soll sich halt mit positiven Dingen umgeben und all sowas. Okay, das hört sich immer so toll an. Ja, aber ja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man wieder in den Job zurückgeht. Ja. Was macht man dann? Macht man genau dasselbe wie vorher? Also ich werde es versuchen, ich werde mit aller Macht daran arbeiten, dass ich nicht mehr so werde. Aber du willst wieder in deine Position rein, die du vorher innehattest? Du wirst nicht eine Stufe nach unten gehen? Also, da bin ich mir momentan noch ein bisschen unschlüssig. Denn die Gefahr, das ist, finde ich, eine wichtige Frage in der Situation. Denn die Gefahr besteht ja, dass du jetzt dich erholst, dann ist wieder erstmal alles gut. Und dass du ganz schnell wieder in diese Mühle reinkommst und dann irgendwann wieder 60 Stunden arbeitest, weil du Verantwortung trägst, dich um deine Leute kümmern musst, du musst Erfolge einfahren und so weiter. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst sein soll, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mich da anders orientieren muss. Aber viele orientieren sich ja grundsätzlich anders, die einen Burnout haben. Die sagen, ich muss meinen ganzen Job wechseln, ich muss was ganz anderes machen, vielleicht auch was Sinnvolleres. Ja. Viele empfinden ja auch so eine, dass sie sagen, das hat letztendlich gar keinen Sinn, was ich da mache. Wie ist das bei dir? Da habe ich, also ich bin ja jetzt nun einige Wochen schon zu Hause, da habe ich schon drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe so ein paar Vorstellungen, wohin es vielleicht gehen könnte. Ja. Aber ich lasse das jetzt, also ich versuche das jetzt erstmal so weit, also mich selber, dass ich wieder mich mehr so fühle, als dass ich selbst bin. Mhm. So. Ich bin momentan so ein bisschen, wenn ich so manchmal vor dem Spiegel stehe und mich angucke, denke ich so, bin ich das noch? Ist das noch ich? Mhm. So, und ich versuche jetzt erstmal wieder so ungefähr zu werden, wie ich so vielleicht vor ein paar Jahren war. Und dann, ich denke, das ist auch ein Prozess, den man während der Therapie dann halt hat. Genau. Und vor allen Dingen auch, dass du wieder ein bisschen Privatleben bekommst. Ja. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt gar nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, dass du auch keine Beziehung hast. Ja, eine Fernbeziehung habe ich. Ach, eine Fernbeziehung? Ja. Ach Gott, in den letzten Jahren hattest du die auch? Ja, jetzt so seit fast 2 Jahren. Das heißt, das ist ja auch noch ein Zusatzstress gewesen, eine Fernbeziehung. Ja. Ne, dann muss man da irgendwann hinfahren, das ist eine weite Fahrt. Und nee, das war eher ein Flug. Ein Flug, na gut, aber es ist auch wieder Aktion und Stress und so. Ja. Aber die besteht noch, die Fernbeziehung? Ja, die besteht noch. Und die Fernbeziehung hat auch Verständnis so jetzt für deine Situation? Ja, also er hat mir ja auch immer gesagt, du arbeitest so viel, du musst das zurückschrauben, du musst mehr an dich denken. Und also ich habe es immer halt abgetan. Ich habe mir gedacht, ach, so viel ist das gar nicht und es geht schon alles noch und so. Das ist halt so, man belügt sich ja so ein bisschen selbst. Ne? Ich glaube, dass du ganz vielen Leuten aus der Seele sprichst. Sowohl ich hoffe es. Also. Ich bin sicher, jüngere Leute, die so in deinem Alter sind, oder vielleicht noch jünger, aber natürlich auch Leute, die ganz gestanden im Berufsleben sind, vielleicht 50 sind oder so, und sich dann auch schämen, irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach, ich bin alle, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr. So heißt es ja auch, ausgebrannt letztendlich. Liebe Sina, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir noch eine gute, erholsame Zeit und dann wünsche ich dir, dass du so die richtige Richtung wieder findest und dass es dann auch dann gut läuft, wenn du wieder im Beruf bist. Ja, ich bin da positiv gestimmt. Sehr gut. Momentan wirklich. Sehr gut. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Danke, ebenso. Dankeschön, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Torben. Torben ist 20. Guten Morgen, Torben. Hallo, Domian. Hallo, Torben. Um was geht's? Ja, warum ich heute anrufe. Und zwar, ich bin halt schwul und ich habe mich bei meinen Eltern geoutet. Und meine Eltern sind streng katholisch und jetzt ist alles Schande und alles schlecht und Höllenfeuer und jetzt haben sie, dass ich ausziehen muss und dass ich hingucken soll, wo ich hinkomme und... Es ist Schande, es ist alles schlecht, es ist Höllenfeuer. Ja, weil meine haben Eltern halt... Haben die das so gesagt? Glauben streng folgen und ja. Wann hast du es denn gesagt? Vor 3 Tagen. Und die wussten gar nichts? Nee, also ich bin halt das einzige Kind und ich hatte ja gedacht, okay, sagst du denen, weil ich jetzt auch halt einen Partner habe und ich möchte es auch nicht verheimlichen müssen und dachte mir, bist du so ehrlich und redest mit denen drüber, ja, und das ist gewaltig nach hinten losgegangen. Hast du es beiden zusammen gesagt, nach dem Motto? Genau, also die saßen zusammen und ich habe halt gefragt, ob sie einen Moment Zeit hätten und dann habe ich denen das halt gesagt. Und wie war die spontane Reaktion? Die haben vorerst überhaupt nichts gesagt, also keinen Ton dazu und dann im Laufe des Tages fing das halt an und dann, dass es sehr Schande ist und es ist ja gegen Gottes Willen und sowas. Und jetzt haben sie noch gesagt, dass ich im Laufe der Zeit mir mal schnell eine neue Bleibe suchen müsste. Dass du dir eine neue Bleibe suchen sollst? Ja, dass ich im Haushalt nicht mehr erwünscht bin. Und du bist das einzige Kind deiner Eltern? Richtig. Das ist ja krass. Das ist ja unfassbar. Bist du denn auch so streng religiös, katholisch erzogen worden? Ja, also ich bin schon so stark erzogen worden, aber ich habe irgendwann so mit 15, 16 halt für mich so gemerkt, okay, Glaube und Sache ist ein Unterschied. Also es ist nicht, dass ich nicht glauben würde, aber es ist einfach, es gibt auch eine andere Welt für mich. Und hast du dir selbst ein schlechtes Gewissen die erste Zeit eingeredet? Ja, ich habe mir auch vorerst, dass das halt falsch ist und kann ja nicht richtig sein. Und Und beide Eltern haben gleichermaßen krass reagiert? Ja, also meine Mutter noch krasser als mein Vater. Also mein Vater hat schon sehr krass reagiert und meine Mutter redet überhaupt nicht mehr mit mir. Und mein Vater sagt, ich möchte nicht mehr, dass ich unter die Augen trete. Und boah, ist das heftig. Ich sag mal, es ist nicht nur heftig, ich finde das ekelhaft, wenn Eltern sich so verhalten, den Kindern gegenüber. Ja, wegen so einer Sache. Ich finde es wirklich ekelhaft und kann es nicht verstehen, wenn das gläubige Menschen sein sollen. Schon mal was von Nächstenliebe gehört? Somit auch, die Nächstenliebe gilt auch für den Sohn und dass man den Sohn respektiert oder die Kinder respektiert. Ja, und das hat das Schlimme daran. Was machst denn du? Bist du Schüler oder Student oder was machst du? Nee, ich bin in der Ausbildung im ersten Jahr jetzt und das ist ja das auch eine Sache, ich kann es mir gar nicht leisten, so auszuziehen und ich war heute schon hier bei Agentur für Arbeit und Jugend und alles und ja, außer der Verzuschüsse und was nicht alles, aber auch halt einfach, das ist halt auch meine Familie und haben jetzt meine Tante noch dazu geholt, die Ivonne. Und ja, die ist halt noch krasser mit drauf. Und das heißt, es gibt keinen in der Familie, so im weiteren Umfeld, der auf deiner Seite steht? Überhaupt nicht. Also die sind... Dann ist es zwar hart, aber dann führt wirklich kein Weg daran vorbei. Raus aus der Familie. Und die ganzen Unannehmlichkeiten musst du jetzt in Kauf nehmen, die musst du durchstehen. Du kriegst ja irgendwelche Beihilfen, du hast es ja gerade schon gesagt. Ja, wir haben gesagt, das ist eine Beihilfe, aber mein Vater verdient einfach zu viel dafür. Und ja, da musst du ja was abdrücken. Da musst du dich mal genau erkundigen, wie die Rechtslage ist. Ja, das Schlimme ist einfach, ich liebe meine Eltern ja trotzdem und ich weiß gar nicht, weil da ist alles so viel auf einmal und dann auch mein Freund und ich weiß gar nicht, wie ich mit dem jetzt noch umgehen soll. Und wie hat der denn jetzt darauf reagiert, als er das gehört hat? Ja, das ist schade, aber so ist es jetzt halt. Also bei dem war das halt alles nicht so und deswegen habe ich mir das nicht so vorgestellt gehabt. Tut mir wirklich sehr leid, Tom, aber ich finde es trotzdem gut, dass du es gemacht hast. Ja, aber ich will ja auch zu mir stehen und wenn ich irgendwer damit anfängt, werde dann... Ja, genau, das finde ich auch. Das finde ich genau eine richtige Einstellung. Ja. Und ich finde es so beschissen, wie deine Eltern sich verhalten. Ich hoffe, dass es ihnen mal sehr, sehr leid tut irgendwann. Ja, ich finde es auch einfach gemein von denen halt, weil ich habe dir ja nichts getan. Und du meinst nicht, dass man nochmal vielleicht mit einem Gespräch... Nee, gar nicht. Die haben auch komplett von mir isoliert. Total. Und wie ist denn das so, wenn der jetzt am Frühstückstisch sitzt oder auch? Ich bin nicht mit denen zusammen. Ach so. Und die reden kaum? Nee, überhaupt nicht. Ich krieg stattdessen, habe ich hier heute Morgen die Bibel vor dem Tisch liegen gehabt und... Oh, ist das heftig. Mann. Stand ein Zettel drauf, lies mich nochmal. Was stand darauf? Lies mich nochmal. Mein Lieber, ich kann nur sagen, dass es gut ist, was du gemacht hast. Ich finde die Situation wirklich sehr traurig für dich. Das tut mir sehr leid. Aber du musst da jetzt durch. Du musst da mal durch. Und wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Ich überlege mal, ob wir dir noch ein paar Tipps an die Hand geben können, wo du ein bisschen Hilfe und Unterstützung noch bekommst, okay? Ja, danke. Und Thorsten, Torben, entschuldige. Torben, leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Nacht Volker Tarke. Jetzt wünsche ich euch ein schönes, langes, sonniges Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Montag sind wir nicht da und Dienstag sind wir 5 Minuten später. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.